In der Stunde nach Mitternacht nun wieder unser Mitternachtskrimi. Das höchste Gesetz, ein Hörspiel von Pierre Frachet, in dem das oft schwierige Verhältnis zwischen Verleger und Autor einmal nicht von literarischen oder finanziellen Interessen bestimmt wird. In den Hauptrollen hören Sie unter der Regie von Hans Neubert, Matthias Ponnier und Wolfgang Hinze. Komm rein, Larson. Du brauchst doch nicht anzuklopfen, hör mal. Ich bin in deinem Haus zu Gast. Ja, aber du arbeitest. Naja. Ich hätte fast gesagt, hoffentlich störe ich dich nicht. Im Gegenteil, ich hoffe, ich störe dich. Leider nein. Geht's nicht vorwärts? Ach, weißt du, ich trete auf der Stelle. Ich schwimme. Seit heute früh habe ich nicht eine einzige Zeile geschrieben, mit der ich zufrieden bin. Weißt du, Francis, ein Schriftsteller ist wie ein Sportprofi. Er muss anspruchsvoll gegen sich sein, natürlich. Bloß muss er auch Vertrauen in sich haben. Bescheidenheit ist gut, aber nur unter der Bedingung, dass man sie nicht übertreibt. Ich bin kein Schriftsteller. Ich bin Französischlehrer. Zum Autor fühle ich mich nicht berufen. Ich bin für eine andere Arbeit geschaffen, mit einer gewissen Begabung, jungen Leuten die Liebe zur französischen Sprache einzuflößen. Letzten Endes habe ich die gleiche Art Beruf wie du. Ich lebe davon, mein Vergnügen mit anderen zu teilen. Wie du von deinem Beruf sprichst, gefällt mir. Und ich hatte eine Frau, die von dem gleichen Beruf lebte. Du bist bestimmt ein guter Lehrer. Ja, sieht so aus. Alle meine Schüler waren auf der Beerdigung. Komm, jetzt lass die Erinnerung ruhen. Reden wir lieber von deinem Szenario. Es verlangt keiner von dir, dass du ein Flaubert bist. Du schreibst einen Film. Ein völlig idiotisches Projekt. Man kann aus meinem Roman keine Kriminalstory machen. Ich nicht und auch kein anderer. Aber doch. Aber nein. Ein Vertrag über 200.000 Francs ist selten ein idiotisches Projekt. Und dieser Vertrag kann am Dienstag unterschrieben werden. Der Vertrag und der Scheck. Es reicht, wenn dein Entwurf am Montagabend abgeliefert wird. Geld rechtfertigt nicht alles. Also wenn du es nicht für deinen Verleger tust, dann tu es für deinen Freund. Man sollte niemals einen Verleger zum Freund haben. Ja, was soll ich denn noch sagen? Du, ich kenne ein Dutzend Spezialisten, die mir die Arbeit, mit der du dich seit 3 Wochen schlecht gelaunt herumschlägst, in 5 Tagen geliefert hätten. Und nicht für 50%, für 10-mal weniger. Hör mal, es ist deine Schuld, wenn du dir das so entgehen lässt. Ich bestehe eben darauf, dass es dir zugutekommt. Wenn das so weitergeht, wird es niemandem zugutekommen. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall das Handtuch werfen. Du bringst das zu Ende. Darum habe ich dich ja hier aufs Land eingeladen. Deshalb schicke ich Claudine den ganzen Tag zum Reiten. Darum überlasse ich dir mein Büro, das der einzige einigermaßen warme Raum im Haus ist, während ich die Hälfte der Zeit damit zubringe, in meinem Schlafzimmer zu frieren oder im Garten Runden zu drehen. Ja, ja, ich halte dich sogar davon ab, auf die Jagd zu gehen. Ja, dieses Jahr wäre ich sowieso nicht gegangen. Dabei habe ich dich neulich abends gesehen, wie du deine Gewehre gereinigt hast. Nur zur Beruhigung meines Gewissens, wie eine Hausfrau, die ihr Kupfer putzt. Komm, setz dich an den Kamin. Tu mir den Gefallen. Unterhalten wir uns ein bisschen. Nein, wir unterhalten uns nicht. Wir machen unsere Schularbeiten. Seit ein paar Tagen bist du es in erster Linie, der sie erledigt. Die 2, 3 Ideen, die wir gelten ließen, sind doch von dir. Ich bin nicht der Vater. Ich bin nur die Hebamme. Wie dem auch sei. Das Kind sieht miserabel aus. Ach, jetzt sei nicht so pessimistisch. Wir haben einen Mörder. Das ist schon viel. Ja, das ist sogar das Wichtigste. Die Geschichte hat weder Hand noch Fuß. Das ist doch Schnurz. Ich habe dir erklärt, wie das Geschäft funktioniert. Ihre Hauptsorge ist, einen Teil ihres Überschusses vom letzten Film vor Ende des Jahres wieder anzulegen, um Steuern zu sparen. Und sie haben sich für dein Buch entschieden, weil sie viel Gutes darüber gehört haben und weil ich mich dafür eingesetzt habe. Alles, was sie jetzt wollen, ist der Titel deines Romans auf einem Plakat. Nicht weiter wichtig, was davon auf dem Filmstreifen übrig bleibt. So dämlich können sie doch wohl nicht sein. Du irrst dich, die sind so dämlich. Außerdem sind sie dafür berühmt. Dein Buch haben sie nicht mal gelesen. Das heißt, ich spreche von denen, die lesen können. Das ist ja reizend. Am meisten hat sie bei dem Sujet gefesselt, dass die Handlung auf einem Friedhof beginnt. Und davon ausgehend haben Sie nicht weiter untersucht, sondern sich entschlossen, einen Kriminalfilm zu drehen. Du, ich bin völlig deiner Meinung. Das ist eine blöde Idee. Und da es vier Gesellschafter sind und alle vier sich in Banalitäten und Plattheiten überbieten, verspricht uns das eine Dummheit hoch vier. Ein Glück, dass du das zugibst. Ja, Sie bestellen Plattheiten und Gemeinplätze, widersprechen wir Ihnen nicht. Liefere Ihnen die Faktoren, die Sie verlangen. Serviere Ihnen eine Hetzjagd über die Dächer, eine Schießerei in einem unterirdischen Parkhaus, ein, zwei Autoverfolgungen, ein nacktes Mädchen und ein zerwühltes Bett, ein Treffen in einer Nachtbar und eine allgemeine Schlägerei in einem stillgelegten Lagerhaus. Es ist mir immerhin gelungen, dich zum Lächeln zu bringen. Ich dachte an die Produzenten der großen vier. Ich kann es nicht beschwören, dass die folgende Anekdote wahr ist. Es wird erzählt, dass jemand eines Tages einem der vier, ich weiß nicht welchem, erklärt hat: Ah, Maupassant, welch ein wunderbarer Drehbuchautor, darauf der Produzent. Bringen Sie ihn mir, ich zahle jeden Preis. Ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ja, aber nicht zu grob, um glaubhaft zu sein. Wenn man sie kennt, wundert einem gar nichts. Wundern sollte man sich aber, dass sie Hals über Kopf das Erstlingswerk eines Unbekannten wählen. Na, sie hätten eine schlimmere Wahl treffen können. Ich habe diese 200 Seiten in 10 Tagen geschrieben, völlig überstürzt, als ob ich betrunken oder von Beruhigungsmitteln benebelt gewesen wäre. Das ändert aber nichts daran, dass das Buch gut ist. Gut oder nicht gut, das ist mir egal. Und warum hast du dann nach einem Verleger gesucht? Ja, das ist die Frage. Ich beantworte sie dir heute Nachmittag. In ein paar Minuten, nachdem ich mal telefoniert habe. Bis dahin behalte ich das Geheimnis lieber für mich. Vor mir hast du nicht so viele Geheimnisse, wie du glaubst. Ich kenne dich langsam. Ist nicht weiter schwer, weil du mir ähnlich bist. Du wirst niemals den Tod deiner Frau verwinden. Niemals. Ich weiß es, weil es mir genauso geht. Nein. Nur werde ich allmählich alt. Vor mir liegt nicht mehr so viel Zeit zum Unglücklichsein. Aber dir in deinen jungen Jahren wird es unendlich lang erscheinen. Denn eine andere wird nie wieder wirklich zählen können. Claudine hat mich neulich darauf hingewiesen. Claudine? Lass uns keine Scheu vor Worten haben. Meine Tochter ist verliebt in dich. Da tut sie mir leid. Ja, was dir fehlt, ist ein Kind. Man wird stark, wenn man jemanden zum Beschützen hat. Veronique war im 5. Monat schwanger, als sie getötet worden ist. Ach. Das hast du gar nicht erwähnt. Nein. Warum nicht? Im Grunde hassen wir es, von uns selbst zu reden. Du weißt kaum etwas von Mathilde und ich weiß fast nichts von Veronique. Wir wissen nur eins, wir haben sie verloren und das ist unabänderlich. Ja. Am meisten habe ich an deinem Manuskript geschätzt, dass es keine Gefühlsduselei enthält. Du zeigst uns einen Trauerfall auf, aber der Schmerz stellt sich nicht zur Schau. Ich bin ein Mann des Nordens. Ein unterdrücktes Schluchzen höre ich immer am deutlichsten. Du bist auch kein Romantiker. Ein Unbekannter beschwört eine nicht näher bezeichnete Tote herauf. Und die Erschütterung lässt den Leser nicht mehr los. Obwohl er nichts von ihrer gemeinsamen Geschichte erfährt. Bis zu dem Umstand ihres Todes. Das ist absichtlich so. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass du Talent hast. Und das kann ein Heilmittel sein, Francis. Darum dränge ich dich dazu, das Geld für diesen schlechten Film zu nehmen, wie immer es auch kommt, damit du in Ruhe schreiben kannst. Ich will dir helfen, dieses Tief zu überwinden. Wie denn überwinden? Kannst du Veronique wieder zum Leben erwecken? Du hast früher mal davon gesprochen, dass du die Lehrtätigkeit aufgeben willst. Auch dann wirst du weiterleben müssen. Überleben. Selbst dazu kann man immer einen Freund brauchen. Almosen spenden im Geheimen heißt Doppelspenden. Wie bitte? Falls man sich nicht in dem Augenblick mit der Hand in der Tasche ertappen lässt, indem man einen großen Geldschein hineinschiebt. Was willst du damit sagen? Ich bin am Mittwoch bei der Produktion der großen Vier vorbeigegangen. Als ich hereinkam, habe ich dort so getan, als wüsste ich bestens Bescheid. Als ich hinausging, wusste ich Bescheid. Die Zahl auf meinem Vertrag lautet nicht 200.000 Francs, sondern 100.000. Du gibst mir nicht 50%, du gibst mir die ganze Summe. Darüber aber hinaus waren es nicht die großen vier, die nach mir verlangt haben. Du hast dich aufgedrängt. Sie liefen dir seit ein paar Monaten hinterher wegen der Rechte an einem anderen Roman. Nicht meinen wollten sie kaufen. Du hast gefeilscht, damit sie eine Option auf beide nehmen. Um es direkt zu sagen, du hast sie dazu gezwungen. Aber ganz und gar nicht. Die Sekretärin hat es mir erzählt. Also was weiß die denn schon, die Sekretärin? So hat sich das überhaupt nicht abgespielt. Es hat sich genau so abgespielt, Vincent. Ich schwöre dir, nein. Eine fromme Lüge bleibt eine fromme Lüge. Aber sie birgt eine Wahrheit. Es ist Zeit, ich muss jetzt telefonieren. Darf ich mal Paris anrufen? Natürlich. Ich gehe und komme zurück, wenn du fertig bist. Die Wahrheit ist vielleicht... Vielleicht was? Dass du etwas verbirgst, was ein anderer dir verzeihen müsste. Hast du Verbindung bekommen? Ja. Das ging aber schnell. Wichtige Nachrichten sind in wenigen Worten gesagt. Erinnerst du dich daran, wie wir uns vor 3 Monaten in deinem Büro begegnet sind? Wie wir erfahren haben, dass wir beide seit ein paar Wochen Witwer waren? Wie ich dich gefragt habe, woran deine Frau gestorben ist und wie du mir die gleiche Frage gestellt hast? Und wie wir einander mit 2 Worten informiert haben. Du hast gesagt, Krebs. Ich habe gesagt, Herz. Ich erinnere mich. Ich habe ein bisschen gemogelt. Veronique ist in einer Ambulanz, die sie ins Krankenhaus brachte, an Herzstillstand gestorben. Aber es geschah eine halbe Stunde, nachdem sie von einem Wagen überfahren worden war. Auf einer Landstraße, in der Nähe von Versailles. Ach, eigenartig, dass du mir nie etwas davon erzählt hast. Es gibt Dinge, über die man nicht gleich reden mag. Der für den Unfall verantwortliche Fahrer ist unbekannt geblieben. Bis heute Nachmittag. Eigentlich hatte ich seinen Namen schon vor über 3 Monaten erfahren. Aber ich hatte keinen Beweis. Heute habe ich einen. Seit 10 Minuten. Einen unumstößlichen. Einen greifbaren Beweis. Wissenschaftlich unumstößlich. Wissenschaftlich? Ja. Na, nehmen wir es mal an. Und? Mehr gibt dir das nicht zu denken? Nun, Francis. Jetzt, wo du weißt, wer, oder wo du es zu wissen glaubst. Ich habe mir mal eben eins deiner Gewehre ausgeliehen. Und ich werde mir Gerechtigkeit verschaffen. Gerechtigkeit? Justice. Une extrême justice. Wie geht noch das Zitat? Et une extrême injure. Eine höchste Gerechtigkeit ist immer eine tiefste Ungerechtigkeit. Ist es so? Ist immer eine Beleidigung. Das heißt Ungerechtigkeit. Das Wort Injure hatte nämlich im 17. Jahrhundert noch diese Bedeutung. Ist es von Racine oder Corneille? Racine. Er sagt oft, er sagt nicht immer. Du wirst dein Leben ein zweites Mal zerstören. Ruinen kann man nicht zerstören. Veronique ist am 21. Juni gestorben. Am 25. ist sie beerdigt worden. Am 26. morgens habe ich mich auf die Jagd gemacht. Fast 5 Monate heute. Siehst du, das ist ein guter Krimistoff. Das Bordbuch einer unmöglichen Ermittlung. Die Geschichte Stunde um Stunde. Die Untersuchungen, die ein Mann allein unternimmt, um einen unbekannten Killer zu jagen. Ein Mann allein gegen ganz Frankreich. Nur konnte ich diese Geschichte in meinem Manuskript nicht erzählen. Wer jagt, muss so geräuschlos wie irgend möglich vorgehen. Oh ja, das Wild hat scharfe Ohren. Erst einmal habe ich selbst nachgeforscht. Auf gut Glück und ohne Ergebnis. Und dann habe ich mich an Fachleute gewandt. Eine Privatdetektei. Dann eine zweite, dann eine dritte. Alle 3 zusammen. Wobei ich ihnen gegenüber behauptete, einen Streit mit meiner Versicherungsgesellschaft zu haben. Dafür ist alles draufgegangen, was ich besaß. Sie haben Ihr ganzes Können eingesetzt. Sie haben die gesamte Gegend um den Unfallort durchkämmt und die Bewohner sozusagen einen nach dem anderen ausgefragt. Und Sie hatten eine Prämie von 10.000 Franc ausgeworfen für eine Information, die uns auf die Spur bringen würde. Vorsicht mit dem Gewehr, du zielst gerade auf deine Beine. Keine Angst, ich kann damit umgehen. Interessiert dich das? Ja, es interessiert mich. Gut. Sie wollten schon aufgeben. Ich war auf anständige Leute gestoßen und Sie wollten die Situation nicht ausnutzen. Ich glaube auch, dass Sie Mitleid mit mir hatten. Meinen Fall hatten Sie ein bisschen zu dem Ihren gemacht, verstehst du? Sie hatten Fotos von Veronique. Und der Todesfahrer war mittlerweile zu Ihrem persönlichen Feind geworden. Ich bin fast sicher, dass der eine oder andere die Arbeit aus purem Mitgefühl umsonst fortgesetzt hätte. Du siehst, nicht die ganze Menschheit ist schlecht. Ich habe nichts gegen die Menschheit. Ich habe etwas gegen einen Schweinehund. Ich verallgemeinere nicht. Und doch? Und doch? Wenn ich sage Schweinehund, verallgemeinere ich ja doch. Vielleicht hat sich der besagte Schweinehund bei anderen Gelegenheiten in seinem Leben durchaus als ehrbarer Mensch erwiesen. Vielleicht ist er auch nur ein paar Sekunden lang ein Schweinehund gewesen. Im Augenblick des Unfalls. Ich sehe, wir verstehen uns halt nicht. Na, wir haben uns die ganze Zeit verstanden, Francis. Und wie sind die Detektive auf die Spur gekommen? Ein Augenzeuge. Ein Feldarbeiter. Er ist ein eingewanderter Türke, ein Schwarzarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis. Daher hatte er Angst auszusagen, verstehst du? Als der Dolmetscher ihm meinen Fall erklärt hat, war er gleich bereit zu reden. Selbst auf die Gefahr hin, dass er seine Arbeit verliert und ausgewiesen wird. Und, glaub mir oder nicht, er hat die Prämie abgelehnt. Ich glaube dir. Aus Aberglauben, hat er behauptet. Aber bestimmt auch aus Gutmütigkeit. Es ist sonderbar. Seitdem er meine Frau getötet hat, treffe ich auf meinem Wege nur noch gute Menschen. Hat dieser Türke den Unfall beobachtet? Streng genommen, nicht den Unfall. Er hat ihn erst bemerkt, als der Notarztwagen aufgetaucht ist. Er war an die 100 Meter weit weg am Rande der Böschung, wo er einen Zaun reparierte. Der Wagen hatte seine Aufmerksamkeit erregt, als er mit irrsinniger Geschwindigkeit durch eine gefährliche Kurve im Zickzack fuhr. Er konnte den Fahrer nicht erkennen. Aber er hat sich die Autonummer mit Buchstaben und Zahlen gemerkt. Ach. Es brauchte nur noch der Besitzer identifiziert zu werden. Leichte Routinearbeit. Als man mir berichtet hat, dass es sich um einen Verleger handelt, habe ich mich als zukünftigen Schriftsteller ausgegeben. Hätte ich mich an einen Arzt heranmachen müssen, hätte ich irgendeine Krankheit erfunden. Bei einem Installateur hätte ich mir eine neue Badewanne aufstellen lassen. Alles hätte seine Ordnung gehabt. Nun ist die Ordnung da. Ja. Ich habe letzten Samstag am Morgen eine Zeit in deiner Garage verbracht. Unter dem rechten Kotflügel deines Wagens habe ich am Blech ein winziges Stückchen Stoff festgeklemmt gefunden. Ich habe am Metall gekratzt und in einem Umschlag ein bisschen von der Erde aufgefangen, die an der Karosserie klebte. Dieser Stoff und dieser Staub sind analysiert worden. Der Chef einer der Detektive war früher einmal Kommissar. Er hat noch Freunde im Polizeilabor. Ich habe ihn gerade angerufen. Der Stoff stammt von der Bluse, die Veronique am Tag des Unfalls trug. In dem Staub hat man Spuren von Blut gefunden. Von menschlichem Blut. Gruppe A, positiv. Die gleiche Gruppe wie die meiner Frau. Somit gibt es trotz allem eine Gerechtigkeit. Denn der Wagen ist seit dem 21. Juni vermutlich gewaschen worden. Wahrscheinlich mehrmals. Und das Blech ist nicht beschädigt. Nicht beschädigt. Keine einzige Schramme. Der Körper einer Frau kann an einer gediegenen Stoßstange keinen großen Schaden anrichten. Selbst wenn er über 15 Meter weit mitgeschleift worden ist. Mehr als 15 Meter. Lancin. Und da hat man sie liegen lassen. Auf dieser einsamen Straße. Fast eine Viertelstunde lang. Wäre sofort Hilfe gekommen, hätte sie vielleicht überlebt. Ach, Man ist sein Leben lang ein Menschenfreund. Man hält die Rechtschaffenheit eines Menschen für unverletzlich. Man kämpft in seiner Jugend gegen Folter und Todesstrafe. Und eines Abends, in einem Krankenwagen, entdeckt man in sich den Wunsch zu töten. Das ist doch ganz verständlich, Francis. Gibst du zu, dass du der Schuldige bist? Ich gebe nichts zu, wenn ich von einer Waffe bedroht werde. Verteidige dich wenigstens. Nein. Warum nicht? Ich habe meine Gründe. Du glaubst, ich wage nicht zu schießen? Ich glaube es doch. Es muss wohl sein. Für Veronique. Ich bitte dich nur um eines. Um was? Zieh es nicht in die Länge. Wenn du schießen musst, dann schieß schnell. Soll ich dir was Heißes zu trinken machen? Einen Tee? Oder einen Kaffee? Nein, danke. Deine Schuhe sind ganz durchgeweicht. Ein Begräbnis im Regen ist schlimmer als nur ein Begräbnis. Die Trauer wird noch tiefer, weil man den Eindruck nicht los wird, dass alle Welt es eilig hat, das Ganze hinter sich zu bringen. Es stimmt natürlich nicht. Aber unter einem Regenguss ist man automatisch ungeduldig. Ja, da hast du recht. Ich habe auch gerade daran gedacht. Als wir zu Hause waren, war mir im Augenblick wie erleichtert zumute. Fast ein Anflug von Behagen. Ich schäme mich, aber es überfiel mich einfach. Du brauchst dich nicht zu schämen. Es ist das Leben, das versucht, die Oberhand zu gewinnen. Manchmal gelingt sie, manchmal nicht. Leutnant Chris hat mich beim Friedhofsausgang abgefangen. Ich hab's gesehen. Wusstest du, dass Papa krank war? Krank? Er hat einen Monat vor Mamas Tod einen Herzinfarkt gehabt. Während einer Geschäftsreise nach Frankfurt. Davon hat er mir nichts gesagt. Er hat's niemandem gesagt. Er ist dort behandelt worden und ist 10 Tage später heimgekommen als vorgesehen. Uns hat er erzählt, er hätte nach Berlin fahren müssen, um einen Übersetzervertrag auszuhandeln. Ach. Er wollte Mama nicht aufregen, weil es ihr schon sehr schlecht ging. Und mir hat er es erst viel später erzählt. Wer eine Krankheit verheimlicht, bekämpft sich auf seine Art. Hast du das noch nicht festgestellt? Solange man nicht klagt, es geht mir so schlecht, leidet man nur halb so viel. Vielleicht, ja. Und solange man nicht sagt, ich habe Angst, hat man noch Mut. Das sieht deinem Vater sehr ähnlich. Er war ein mutiger Mann. Oh ja. Und? Der Leutnant Kress? Die Untersuchung wird eingestellt. Papa hat wirklich Selbstmord begangen. Er hat einen Brief hinterlassen. Einen Brief? Ja. Er hat ihn vor ein paar Tagen bei Rechtsanwalt Massillon hinterlegt. Dem Notar von unserem Dorf und ein alter Freund der Familie. Er sollte ihn für den Fall eines gewaltsamen Todes der Gendarmerie übergeben. Ich wollte gern, dass du es gleich erfährst. Du sollst nicht... Was soll ich nicht? Du sollst nicht glauben, du hättest Schuld. Du darfst auch nicht denken, wie du zu den Gendarmen gesagt hast, dass es nicht passiert wäre, wenn du nicht an diesem Nachmittag einen Waldspaziergang gemacht hättest. Du bist nicht verantwortlich. Nein. Morgen muss ich nach Paris zurück. Sie brauchen mich im Büro. Der Verlag Oeglin muss weitergehen. Ich werde auch zurückfahren. Aber du bist doch nicht gezwungen, abzureisen. Dieses Haus steht dir weiter offen. Du hattest niemanden außer uns, Francis. Ich wollte dir noch sagen, ich bin mit meinem Vater über deinen Roman einer Meinung. Ich halte ihn für ein sehr gutes Buch. Ich hätte gern, dass du weiter für uns schreibst. Claudine. Nein, ich weiß, was dir durch den Kopf geht. Es ist dir peinlich, weil du glaubst, dass ich in dich verliebt bin. Es stört mich nicht, heute darüber zu sprechen. Im Gegenteil, ich bin Papa dadurch näher. Er hatte es gemerkt. Meine Liebe wird sich in ihrem Winkel verkriechen. Sie weiß ja doch, dass nach Veronique für sie keine Chance besteht. Ich bitte dir nur eine tiefe Freundschaft, Francis. Die gleiche wie Papa. Nein. Auch das ist ein Teil meines Erbes. Nein, Claudine. Es wäre mir unmöglich, mit dir freundschaftlich umzugehen. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Ach, ist nicht weiter wichtig. Man verschenkt seine Freundschaft nicht, damit sie einem wiedergeschenkt wird. Man schenkt und das ist alles. Du brauchst sie, Francis. Lass uns von deiner Frau sprechen. Weißt du, ich habe auch für sie Zuneigung. Ich habe manchmal das Gefühl, als hätte ich sie gekannt. Als hätte ich sie wie eine Schwester geliebt. Und dabei weiß ich gar nichts von ihr. Du hast mir nicht mal erzählt, wie sie gestorben ist. Papa hat auch niemals davon gesprochen. Das war ganz richtig von ihm. Ja, wenn er davon überzeugt war, dann war es besser für dich. Ihm waren immer erst die anderen wichtig, bevor er an sich selbst dachte. So war es auch, als er beinahe gestorben wäre. In Frankfurt, am 22. Juni, ganz allein. Er fürchtete nämlich, uns zu ängstigen, wenn er um Hilfe gerufen hätte. Was hast du da gerade gesagt? Wieso, was habe ich gesagt? Am 22. Juni? Ja. Aber... Noch ein Datum, das ich nicht vergessen werde. Aber am 21. war er da nicht in Frankreich? Warum fragst du das? Antworte jetzt bitte auf meine Frage, Claudine. Am 21.? Ja. Ja, am 21. ist er abgereist. Hat er den Wagen genommen? Nein, das Flugzeug. Der Wagen blieb hier. Während seiner Abwesenheit habe ich ihn benutzt. So war es, Herr Leutnant. Sie können meine Aussage zu Protokoll nehmen. Ich habe Ihnen die ganze Wahrheit gesagt. Keine sehr schöne Wahrheit, Monsieur Cost. Nein, sie ist nicht sehr schön. Und warum haben Sie sie nicht gleich am ersten Tag zugegeben? Ich hatte eine Rechnung zu begleichen. Ich hatte im Vorhinein gezahlt. Ich wollte nicht zweimal zahlen müssen. Also haben Sie den Mord als Selbstmord getan? Ja. Geschickt übrigens. Die Lage der Waffe neben der Leiche... Ihre Angaben über die Einzelheiten, die richtig erscheinen mussten. Ihre Hand frei von jeglicher Pulverspur. Ich hatte Handschuhe angezogen, bevor ich schoss. Wenn das nicht Vorsatz ist, dann sieht es doch ganz danach aus. Es ist Vorsatz. Und Sie haben bei Ihrem Opfer bis zum Tag der Beerdigung gewohnt. Ich musste es ja, um keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Und Sie haben den Sarg auf den Friedhof begleitet? Ja. Wenn das nicht Zynismus ist, dann sieht es doch ganz danach aus. Es sieht fast so aus, aber es ist kein Zynismus. Vincent, ich bin nicht sicher, ob Sie mich verstehen können. Bin ich nicht intelligent genug? Vincent Huguelin ist auch mein Freund gewesen. Zumindest hat er sich mir gegenüber immer wie ein Freund verhalten. Vielleicht sogar mehr, als Sie glauben. Mir fällt da etwas ein... Sie sagten, es sei der 21. Juni gewesen, an dem Ihre Frau getötet worden ist. Ja. Der 21. Moment mal. Bei der Gendarmerie halten wir alles fest. Wir sind überaus sorgfältig. Juni. Da, der 21. Wie? Sie haben doch den Unfall zu Protokoll genommen. Bestimmt nicht. Der Unfallort lag nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Es handelt sich um etwas anderes. Ja, da. Das habe ich mir gedacht. Jetzt verstehe ich alles. Sie haben ein schönes Durcheinander angerichtet, Monsieur Cost. Die Gerichte sind nicht immer vollkommen. Es passiert sogar, dass sie sich irren. Aber wenn ein Einzelner sich einmischt, um selbst Gerechtigkeit zu üben, gibt es eine hundertprozentige Katastrophe. Das steht in Ihrem Register. Der Beweis, dass Sie mit Blindheit geschlagen sind. Man kann es auch Schicksal nennen. Am 20. Juni ist Claudine Huglin in ihrem Landhaus allein mit ihrer schwerkranken Mutter. Gegen Abend bemerkt sie, dass ein Medikament fehlt. Sie springt in den Wagen, fährt schnell zur Apotheke ins Dorf, kommt zurück und lässt den Wagen vor dem Anwesen stehen. Die Wagenschlüssel bleiben stecken. Sie kümmert sich um ihre Mutter, wacht bei ihr die ganze Nacht. Im Morgengrauen stellt sie fest, dass der Wagen gestohlen worden ist. Was, gestohlen? Ja. Auch Privatdetektive irren sich. Claudine hat uns den Diebstahl telefonisch gemeldet. Der Wagen ist am nächsten Tag, dem 21. Juni, gegen 18 Uhr wieder aufgefunden worden, in Versailles, Rue de la Paroisse. Wir hatten noch keine Anzeige weitergeleitet. Der Wagen schien in gutem Zustand, im Innern war nichts gestohlen worden. Vorgang ohne Nachspiel. Das junge Mädchen hat ihrem Vater den Zwischenfall verschwiegen, um ihn nicht noch mehr aufzuregen. Jetzt verstehe auch ich alles. Vincent Huglin hat vor ein paar Tagen, jedenfalls vor dem letzten Montag, geahnt, was sie vorhaben. Es war nämlich genau der Montag, an dem er seinen Brief beim Notar hinterlegt hat. Ich habe mich vielleicht unbewusst verraten. Oder Sie sind irgendwie verraten worden. Ein Ermittler, der zu hellsichtig war, ein geschwätziger Informant, ein neugieriger Nachbar. Vincent muss gesehen haben, wie ich in die Garage gegangen bin. Es wird ihm klar geworden sein, dass es sein Wagen gewesen ist, der ihre Frau umgefahren hat, und dass sie den flüchtigen Fahrer suchten, um ihn zu töten. Da er nichts von dem Diebstahl wusste, hat er geglaubt, seine Tochter hätte den Unfall verursacht. Also war er heimlich entschlossen, sich an ihrer Stelle töten zu lassen. Im Grunde war es nur eine halbe Lüge, als er hinterließ, er wolle Selbstmord begehen. Ja. Er hat sich nicht das Leben genommen, sondern er hat den Tod gesucht. Indem er seinem Mörder ein Alibi verschaffte. Bei dem Beruf, den ich ausübe, habe ich letztlich vergessen, dass es Menschen dieses Schlages gibt. Er muss ein echter Freund gewesen sein. Ich bitte Sie, Herr Leutnant, machen wir ein Ende. Nehmen Sie meine Aussage auf. Hier entscheide ich. Ich werde Ihnen sagen, wie ich die Dinge sehe. Gut, Sie müssen Ihre Tat verantworten. Gut, ich bin Leutnant der Gendarmerie und meine Pflicht verlangt von mir, dass ich Ihr Geständnis aufnehme. Wonach Sie ins Gefängnis kommen, es einen Prozess geben wird und Sie zu höchstens 5 Jahren verurteilt werden, bedingt durch den Vorsatz. Ich höre schon jetzt Ihre Anwälte die Tragödie zerreden und sehe, als ob ich dabei wäre, wie die Geschworenen ihre Taschentücher zücken. Wissen Sie, im Gefängnis oder außerhalb, ich werde immer in der Hölle leben. Mag sein. Resultat gleich null. Für die Gemeinschaft, für die öffentliche Ordnung, für Sie, für jedermann, außer für Claudine. Es macht mir kein Vergnügen, ihr zu eröffnen, dass wir eine neue Untersuchung einzuleiten haben. Als ob wir ihr den Tod ihres Vaters ein zweites Mal ankündigen müssten. Also. Also was? Machen Sie sich zunächst einmal Folgendes klar. Sie werden den Mörder Ihrer Frau niemals finden, Monsieur Cost. Wenn einer ihn schnappt, dann ist es ein Polizist oder Gendarm. Verzichten Sie darauf, sich als Rächer aufzuführen. Sie sind dazu nicht geschaffen. Ich habe heute Nachmittag darauf verzichtet. Und jetzt verlassen Sie dieses Dorf und kehren Sie rasch nach Hause zurück. Sie verhaften mich nicht? Lohnt sich nicht. Sie sind genug bestraft. Ja, aber das können... Das wundert Sie, was? Das ist doch nicht... Nicht gesetzlich, lieber Gott. Es gibt Extremfälle, in denen Gesetz und Gerechtigkeit nicht haarscharf übereinstimmen. Ich kann gehen? Sie können. Monsieur Cost. Ja? Ich darf nicht mehr Nachsicht üben, als ich habe. Vor allem auch nicht weniger Disziplin zeigen. Jetzt, wo ich Ihnen meine kleine Moralpredigt gehalten habe, ein letztes sachliches Detail. Welches? Das Leben ist mit Ihnen reichlich grausam umgegangen in letzter Zeit. Reichlich, ja. Es sieht so aus, als zöge es nunmehr seine Krallen ein. Der Zufall hat Ihnen einen Ausgleich verschafft. Was wollen Sie damit sagen? Sie haben nicht aus nächster Nähe auf Ihr Opfer geschossen. Nein, aber von ziemlich nahe. Wir waren keine 2 Meter voneinander entfernt. Na gut, ich kann Ihnen sagen, Sie haben saumäßig gezielt. Was? Die Patrone war mit Schrotkugeln geladen und das Gewehr zieht ein wenig nach rechts. Das Ergebnis der Autopsie lässt keinen Zweifel. Sie haben Vincent Huglin einen Teil seines linken Bizeps weggeschossen. Aber getötet haben Sie ihn nicht. Nicht? Nun ja, nicht vor dem Gesetz. Der Tod ist durch Herzstillstand eingetreten. Das höchste Gesetz. Unter diesem Titel brachten wir ein Kriminalhörspiel von Pierre Frachet, aus dem Französischen übersetzt von Maria Frey. Unter der Regie von Hans Neubert sprachen Matthias Ponnier, Wolfgang Hinze, Andrea Witt und Karl-Heinz Tafel. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.